Channel HR3 von Maru Schaar. Sie meint natürlich DT64. We'll be right back. heute auch einen Studiogast aus Berlin, Kid Paul. Kid Paul macht heute im Omen die House Night, die Euro House Night, die erste heute. Ich hoffe, der kommt noch nachher. Sven Veit. Und das ist die neue Barbarella. The Future. Tip. Barbarella. HR3 Club Night. Ja, an dieser Stelle müssen wir die Klappe ganz kurz unterbrechen für dieses hier. Ganz genau 22 Uhr H3 mit einer Sondermeldung zur Verkehrslage A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Ransbach, Baumbach und Dierdorf. Vollsperrung nach Unfall. Vorsicht, an der Unfallstelle ist Benzin ausgelaufen. We'll be right back. busted. Sven Fade. We'll be right back.

HR3 Club Night mit Sven Veit. Und die nächste halbe Stunde wird der Kid Paul machen aus Berlin. House DJ heute Abend im Oben. We'll be right back. Kid Paul on the turntables. We'll be right back. Thank you.

Ja, und das ist England House, das ist Passion, die Get Decor, und es gibt noch ein paar Partytermine. Einmal natürlich die Information zum Eurohaus, was wir jetzt im Sommer über im Ohm machen. Wir haben es alle schon erwähnt, Kid Paul startet heute und dann am 20. Juni haben wir DJ Pierre aus Mailand. 11. Juli Dimitri Knoppers aus dem Eat-In Amsterdam. Ja, dann spielen wir ein bisschen weniger Techno, mehr House. Ja, dann Informationen zum Morgen, genau, Pfingstsonntag, 70-80s Partys im Omen. DJs Ernesto, Pauli und ja, Surprise DJ. Hat er das schön gemacht, oder? We'll be right back.

it rolling. Keep it rolling. Thank you.